Ja, für die Predigt, genau, sitzen eh schon alle, dürfen sich auch alle setzen. Die Berufung der ersten Jünger aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Sohnen Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Ich freue mich sehr, dass jetzt ein neues Schuljahr losgegangen ist, und freue mich einfach auf das, was Jesus Christus in unserer Mitte tut. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe, und zwar mit dem Titel Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher werden, da werden wir uns verschiedene Abschnitte aus dem Lukas-Evangelium anschauen. Und da geht es um die Frage letzten Endes der Nachfolge, Jüngerschaft Jesu. Was heißt es im Alltag mit Jesus Christus zu leben? Was heißt es im Alltag für Jesus Christus zu leben? Und wir bei Gospel Church haben ja drei Ziele, auf die wir uns ganz besonders fokussieren. Das eine ist gottzentrierter Gottesdienst. Das heißt, wir wollen Gottesdienst so feiern, dass Gott wirklich groß gemacht wird und er im Mittelpunkt steht, weil er es wirklich verdient hat als unser Schöpfer. Lobpreis, Anbetung, was für ein grandioser Gott. Das ist so der erste Fokus. Der zweite Fokus ist, dass wir diese gute Nachricht von diesem Gott, von Jesus Christus, was er für uns getan hat, dass wir das auch fröhlich weitergeben. Und der dritte Fokus ist dann eben, mit der guten Nachricht von Jesus Christus, dem Evangelium, tiefer zu gehen. Jüngerschaft, Nachfolge, sprich in der Gnade Gottes, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist auch das große Ziel, das Gott mit dir und deinem Leben hat, dass du Jesus ähnlicher wirst und er dich und mich vorbereitet auf die Ewigkeit mit ihm im Himmel. Lass uns einen kurzen Moment nehmen, überlegen etwas über den Autor. Das ist der Lukas gewesen, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und er hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und er war ein gebildeter Mann. Wir wissen von der Bibel, er war ein Arzt gewesen. Er hatte das so ungefähr im Jahr 63 nach Christus geschrieben, so ungefähr 30 Jahre nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und Lukas war es besonders wichtig, dass auch die Nichtjuden zum Glauben an Gott kommen. Er hat in seinem Evangelium einen ganz besonderen Fokus darauf, dass auch Nichtjuden, das heißt du und ich, dass wir erkennen, Jesus Christus ist tatsächlich der lebendige Gott. Und Jesus Christus hat alle Macht und alle Autorität. Und deshalb, weil er lebendiger Gott ist und alle Macht und Autorität hat, dass du und ich eine ganz bewusste Entscheidung treffen und sagen: Jawohl, Ich will mit meinem Leben diesem Jesus Christus nachfolgen. Mein Leben soll ihm gehören. Ich will nicht nur Jesus so ein bisschen wie einige andere Sachen in meinem Leben haben, sondern Jesus soll die zentrale Person in meinem Leben sein. Für ihn möchte ich leben. Und in diesem Text heute Morgen lernen wir 4 Sachen über die ersten Jünger, die berufen wurden von Jesus. 4 Sachen, was es heißt, Jesus Christus zu vertrauen und nachzufolgen. Und da schauen wir uns 4 Hauptpunkte an. Erstens, das Wort Gottes hören, das ist im Vers 1. Zweitens, Nein sagen zur Sünde, Vers 8. Drittens, ein Menschenfischer sein, Vers 10. Und viertens, bereit sein, für Jesus alles zurückzulassen. Und um unseren Text hier besser zu verstehen, lese ich einfach mal die Verse direkt davor, weil das setzt so ein bisschen, bringt uns in den Zusammenhang, bevor wir dann in das Kapitel 5, Vers 1 starten. Ich lese vom Kapitel 4 ab Vers 42. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Aber er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die Botschaft vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Von da an verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes überall in den Synagogen des jüdischen Landes. Das, was Jesus angefangen hat, das Reich Gottes zu bauen, das geht heute weltweit weiter. Überall auf der Welt werden heute Gottesdienste gefeiert werden, um Jesus Christus zu ehren, aber auch um ihn bekannt zu machen. Und Gott benutzt Gottesdienste auch dazu, damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und jetzt zu diesen 4 Hauptpunkten. Der erste Punkt ist, was es heißt, ein Nachfolger Jesu zu sein. Auch heute, hier und jetzt in München und Grünwald in 2018. Der erste Punkt ist, dass das Wort Gottes in deinem und meinem Leben eine zentrale Rolle spielt. Nachfolge Jesu Christi geht nicht ohne das Wort Gottes. Die Bibel sagt uns immer wieder, dass das Wort hier nicht nur irgend so ein geschriebenes Wort ist, sondern dass es ein lebendiges Wort ist, durch das Gott Jesus Christus in dein und mein Leben hineinspricht. Ganz konkret in Situationen. Ich gebe euch ein Beispiel. Mir hatte ein Freund letzte Woche zum Geburtstag geschrieben und dann hat er gesagt, er ist auch Christ. Er hat gesagt, Steffen, ich möchte dir einen Vers zurufen. Und dann hat er einfach geschrieben, aus dem Psalm 27, Vers 14, da heißt es, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Einfach so ein Bibelwort zugerufen und ich habe gelesen und gedacht, das ist doch großartig. Das ist wirklich ein lebendiges Wort Gottes und Gott macht es immer wieder so, dass er bestimmte Bibelverse oder Bibelabschnitte nimmt, die dich dann irgendwie plötzlich ansprechen. Mir ging es so, mich hat es ermutigt. Jetzt geht das neue Schuljahr los, hoffe auf wen oder was? Hoffe auf wen? Auf den Herrn, auf Jesus Christus. Und natürlich gibt es alle möglichen Dinge, wo man sich Sorgen macht oder Angst hat, aber da sagt dann das Wort Gottes, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Für mich war das so etwas gewesen, was mich einfach ermutigt hat, angespornt hat. Und so ist es lebendiges Wort Gottes, dass Gott immer wieder kommt und wirklich hineinspricht. Und das heißt, für dich und für mich ist es wichtig, dass wir im Alltag immer wieder uns die Zeit nehmen, etwas vom Wort Gottes, von der Bibel zu lesen. Selbst wenn wir ganz viel Stress haben. Martin Luther, der hatte einen Mega-Stress gehabt. Was der geleistet hat, ist unglaublich. Und er hat immer gesagt, besonders dann, wenn viel los ist, wenn ich keine Zeit habe, dann muss ich mir in besonderer Weise Zeit nehmen, wenigstens etwas, um in der Bibel im Wort Gottes zu lesen. Und wir wissen auch aus dem Wort Gottes, dass auf ganz erstaunliche Art und Weise Gott auch Predigten benutzt. Und das ist nicht, weil der Timon oder der Sam und ich so toll sind, sondern weil Gott es arrangiert hat, dass Gott tatsächlich das gepredigte Wort Gottes benutzt, wenn es bibeltreu ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich lese mal aus Römer 10, Vers 17, da heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das heißt, wenn wir hier vorne predigen, dann können wir nicht hier einfach irgendwelche Dinge erzählen, sondern wir haben eine ganz einfache Aufgabe, und das ist einfach das Wort Gottes zu nehmen und das Wort Gottes wirklich hineinzurufen, hineinzusprechen in dein und mein Leben. Und dann benutzt Gott irgendwie sein Wort auf ganz erstaunliche Art und Weise, um Menschen zum Leben zu erwecken, vom geistlichen Tod zum Leben mit Jesus Christus zu bringen, zu dieser persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, und dann auch zu sagen, wow, jetzt habe ich diese Beziehung mit Jesus Christus, jetzt will ich aber auch für ihn leben, ich will mich ihm hingeben. Und mir geht es immer wieder selber so, manchmal denkt man, naja, jetzt habe ich schon so viel Bibel gelesen, aber immer dann, wenn ich sage, doch, Jesus, ich will dir vertrauen, ich lese noch etwas in der Bibel, ich beschäftige mich damit oder ich höre irgendeinem anderen Prediger zu, mir geht es meistens so, dass meine Liebe zu Jesus tiefer wird, dass ich noch mehr etwas von der Größe Gottes erkenne, von seiner Majestät, von seiner Schönheit, von seiner Heiligkeit. Und es ist etwas, was mich wirklich dann anspornt zu sagen, jawohl, auf diesen Jesus Christus will ich setzen, diesem Jesus Christus will ich nachfolgen. Und es führt uns zum zweiten Hauptpunkt, Nein zu sagen zur Sünde im Vers 8. Und da kann ich gleich vorneweg sagen, das heißt, immer wieder Nein sagen müssen zur Sünde. Aber du und ich schaffen es nicht auf perfekte Art und Weise. Aber wenn Gott, der Heilige Geist, in dir wohnt und in dir arbeitet und die durch Jesus wirklich hingibst, dann wirst du erleben, dass Gott es dir schenkt, dass du immer öfter, nicht perfekt, aber immer öfter Nein sagen kannst zur Sünde. Wir haben hier die Stelle im Text, die Verse 4 bis 7. Das war gewesen, nachdem der Jesus ausgewählt hatte, das Boot vom Simon Petrus rausgefahren ist auf den See und das Wort Gottes zu diesen Menschen gesprochen hatte. Das war genau das, was sie brauchten. Und dann, als er damit fertig war, sagt er zu Simon Petrus, lass uns jetzt mal noch ein bisschen hinausfahren auf den See. Und ich möchte, dass ihr nochmals versucht, Fische zu fangen. Und Simon sagt zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das heißt, es waren Berufsfischer gewesen. Die ganze Nacht waren sie auf dem See gewesen. Sie haben sich abgemüht, aber sie haben nichts gefangen. Und jetzt kommt dieser Jesus her und sagt tagsüber, wo es viel schwieriger ist, Fische zu fangen, fahrt nochmals hinaus auf den See. Und dann heißt es ganz am Schluss hier im Vers 7, beziehungsweise Vers 6, das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Das heißt, die haben die ganze Nacht versucht, Fische zu fangen, haben nichts gefangen. Jesus sagt, fahrt nochmals raus. Und sie haben einen riesigen, riesigen Fang an Fischen. Und dann erlebt, spürt, wird es Simon Petrus bewusst, wer vor ihm steht. Er sagt dann im Vers 8, da heißt es, Simon Petrus warf sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Eigentlich zunächst mal eine erstaunliche Reaktion. Man hätte sagen können, der freut sich und denkt, super, ich habe praktisch wie im Lotto hier gefunden, habe einen riesigen Fischfang. Aber ihm wird es bewusst, Jesus Christus ist ganz anders als du und ich. Ihm wird es bewusst, als er in der Gegenwart des lebendigen Gottes steht, der eben komplett heilig ist, ohne jegliche Sünde, wird ihm plötzlich bewusst, dass er selber ein sündiger Mensch ist. Und so ist es auch bei den Jüngern und Nachfolgern von Jesus Christus. Die sind sich sehr, sehr wohl bewusst, dass sie Sünder sind, dass sie noch nicht vollkommen geheiligt sind. Und sie wissen aber auch, wie zerstörerisch Sünde ist im Leben, welche Konsequenzen, Auswirkungen hat. Und gerade deshalb kämpfen sie in der Kraft des Heiligen Geistes immer wieder an gegen Sünde. Und es ist wichtig, dass uns das bewusst ist. Du und ich, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, Wir müssen im Alltag immer wieder ganz bewusst, ganz konkret gegen Sünde auch ankämpfen. Wir schaffen es nicht perfekt. Gott sei Dank gibt es die Gnade Gottes. Aber so wie du und ich reifen und wachsen, es uns gelingt, weniger zu sündigen, umso mehr erleben wir das Leben in der Fülle. Es bringt so eine Freude, so eine Freiheit hinein in unser Leben. Und das, was Simon Petrus und Jakobus und Johannes und die anderen hier erlebt haben, das ist nicht einzigartig. Das sehen wir auch sonst in der Bibel, beispielsweise bei Hiob im Alten Testament. Ich lese aus dem Kapitel 42, da sagt er: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Oder Jesaja im Kapitel 6, Vers 5, da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Das ist dieser Kontrast, der uns bewusst wird, wenn wir Jesus Christus erleben, ihn sehen. Und so ist es auch Jakobus und Johannes gegangen, heißt es hier im Text im Vers 10. Aber das Tolle ist, schaut mal hier im Vers 10, sagt Jesus zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Petrus ist wirklich genauso wie den anderen der Schreck förmlich in die Glieder gefahren, in die Knochen wegen diesem Gegensatz von Jesus Christus. Und Jesus sagt zu ihm voller Liebe: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und so gilt es auch für dich und für mich heute, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist und manchmal auch traurig bist über Sünde, die du noch begehst. Jesus Christus sagt: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Warum? Wegen Jesus und wegen seiner Gnade, seiner Vergebung, wegen seinem stellvertretenden Tod am Kreuz und seiner Auferstehung, wegen seiner Vergebung. Das heißt, ein Nachfolger von Jesus Christus versteht, wie wichtig das Wort Gottes ist und auch wie wichtig es ist, nicht mit Sünde zu spielen, sondern an der Kraft des Heiligen Geistes immer öfter Nein zu sagen, ganz konkret zur Sünde. Und so möchte ich euch anspornen. Das ist wirklich wie ein Kampf. Wir müssen kämpfen gegen Sünde und erleben dann, wenn Gott uns immer wieder dort auch Erfolg schenkt, eine ganz große Befreiung und Freude und so ein richtiges Leben in der Fülle. Und das führt uns zum dritten Punkt, ein Menschenfischer zu sein. Jesus sagt zum Simon Petrus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und direkt danach sagt er: Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Ein Menschenfischer. Und das heißt, Jesus kann und will dich und mich gebrauchen, trotz deiner und meiner Unzulänglichkeiten. Und das ist, denke ich, sehr ermutigend. Wie gesagt, Simon Petrus war weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und auch die ganzen anderen Männer und Frauen Gottes. Und trotzdem hat Jesus Christus sie so eingesetzt, so benutzt für den Bau seines Reiches, um seine Botschaft seiner Liebe weiterzugeben. Und ich habe vorhin schon gesagt, es ist großartig, wenn du Jesus Christus erkennen darfst, wenn du zum Glauben an ihn kommst, wenn du Buße getan hast, umgekehrt bist. Und dann ist es wichtig auch zu sagen, ich will jetzt auch im Alltag ganz bewusst Jesus nachzufolgen, wirklich ihm zu dienen. Und die Bibel sagt uns auch, dass du und ich es nicht machen können, dass jemand zum Glauben kommt. So gerne wir das hätten, das können du und ich nicht machen. Glaube ist immer letzten Endes ein Gnadengeschenk Gottes. Ich lese mal aus Epheser Kapitel 2, da heißt es: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, du und ich können es nicht machen, dass jemand zum Glauben kommt, aber du und ich sollen trotzdem aktiv sein. Was heißt das konkret? Jesus sagt zum Simon Petrus: Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und das gilt für jeden Nachfolger von Jesus Christus. Und ich denke, übertragen in unseren heutigen Alltag, heißt es unter anderem zum Beispiel, dass wir uns nicht dafür schämen, dass wir in der Bibel lesen. Dass wir uns nicht dafür schämen, dass wir zur Gospel Church, zum Gottesdienst gehen. Dass wir uns nicht dafür schämen, dass wir Jesus Christus nachfolgen, sondern ganz natürlich auch in Gesprächen mit Freunden, Nachbarn, Verwandten, Kollegen und so weiter, dass die einfach sie wissen lassen. Mensch, jemand fragt, wie war es dein Wochenende? Es war toll. Wir hatten wirklich einen tollen Gottesdienst gestern. Das hat mich angesprochen. Oder was es auch gewesen sein mag, dass wir ganz natürlich darüber sprechen. Ein Menschenfischer zu sein, heißt auch zu sagen, Gott, du hast mir bestimmte Menschen aufs Herz gelegt. Und ich weiß, Großraum München, 3 Millionen Menschen, das ist überwältigend. Aber Jesus Christus legt dir und mir bestimmte Menschen aufs Herz. Und zu sagen, immer wieder tue ich ganz bewusst mit Namen für bestimmte Personen beten. Und ich bete dafür, Jesus, schenk mir doch, dass ich in Begegnungen, Gesprächen, dass sich eine Möglichkeit ergibt, dass ich ins Gespräch komme über Gott. Was ist der Sinn des Lebens? Beziehung mit Jesus Christus, wer Jesus Christus ist. Dass ich erzählen kann, wie großartig dieser Jesus Christus ist. Dass ich vielleicht sogar erzählen kann, was das der Kern des christlichen Glaubens ist. Die Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus. Ich denke, das sind Dinge, wie wir Menschenfischer sein können. Dann irgendwann mal zu sagen, ich lade dich ein, komm mit zum Gottesdienst. Oder lass uns mal zusammen in der Bibel lesen. Das heißt, ein jünger Nachfolger Jesu Christi, er muss sich nicht fürchten, er weiß, er ist absolut geliebt und sicher bei Jesus Christus. Und dann auf ganz natürliche Art und Weise, nicht irgendwie aufdringlich, aber liebevoll und doch klar und freudig und befreit, bekennt er sich zu Jesus Christus. Jesus benutzt den Ausdruck Menschenfischer, Fischer. Die Fischer damals, die konnten es auch nicht erzwingen, dass sie Fische gefangen haben. Die haben, wie gesagt, hier die ganze Nacht waren sie draußen gewesen. In der Nacht haben sie keinen einzigen Fisch gefangen. Aber was sie gemacht haben, ist, sie waren aktiv. Sie haben sich die Zeit genommen. Sie sind rausgefahren, haben die Netze ausgeworfen. Sie haben sich zur Verfügung gestellt. Sie sind wachsam gewesen. Sie haben aufgepasst. Und so ist es auch, wenn du und ich Menschenfischer sind für Jesus Christus zu seiner Ehre und dass seine Liebe entsprechend weitergeht. Auch wenn wir es nicht machen können, dass jemand zum Glauben kommt. Jesus möchte trotzdem, dass wir ganz aktiv sind und in seiner Gnade und in seiner Souveränität benutzt er es. Und eine Erweckung ist dann natürlich letzten Endes, wenn die Netze richtig so voll sind, so wie wir das hier in dieser Geschichte hören. Und das führt uns zum vierten und zum letzten Hauptpunkt, dass ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus Christus auch bereit ist, wenn es darauf ankommt, für Jesus alles zurückzulassen. So heißt es hier im Vers 11, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Das ist so ganz lapidar hier gesagt, aber das war eine große Sache gewesen für Simon, Petrus, Jakobus und Johannes. Die haben die Boote zurückgelassen, das heißt, die haben ihren Beruf aufgegeben, die haben die ganze finanzielle Sicherheit, die sie gehabt haben, haben sie hinter sich gelassen. Warum? Sie haben in ihrem Fall wirklich die Berufung gespürt und erfahren, dass es heißt, für sie 3 Jahre mit Jesus Christus zu leben. Und die wussten vorher noch gar nicht genau, dass es 3 Jahre sind, aber einfach mit Jesus zu sein, von ihm zu lernen, in seiner Gegenwart zu sein. Das ist im Prinzip, ein Jünger ist jemand, der versucht, Jesus zu imitieren, der von Jesus lernt und dann Jesus Christus immer ähnlicher wird und in dem Sinne wie ein kleiner Christus ist. Natürlich nicht Christus selber, aber Jesus Christus ähnlicher geworden ist und dadurch dann auch letzten Endes die Liebe Jesu Christi, auch ganz konkret Beziehungen und auch hier Grünwald und München verändert. Und die hatten den Mut, wirklich den Beruf, finanzielle Sicherheit zurückzulassen. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass beispielsweise auch, ich denke an bestimmte Männer, die in Gemeinde, in Kirche zu Ältesten berufen worden sind, die dann irgendwann sagen mussten, ich bin auch bereit, gewisse ehrgeizige Ziele aufzugeben, zurückzulassen. Warum? wegen Jesus Christus, wegen Bau des Reiches Gottes. Was meine ich? Bei ihnen war es so gewesen, die hatten auch allerlei möglichen Ziele, in der Wirtschaft entsprechend ganz hoch zu kommen. Und ich sage nicht, dass man nicht Vorstand sein kann und nicht auch gleichzeitig Ältester, aber manche von denen ist es so gegangen, dass sie gesagt haben, wenn ich dieses Amt habe im Vorstand, packe ich es zeitlich nicht, auch mein Ältestenamt wirklich gut auszufüllen. Manche von ihnen haben ganz bewusst die Entscheidung getroffen, gesagt, es ist okay, wenn ich nicht ganz oben bin im Vorstand, weil es mir wichtig ist, in der Gemeinde auch wirklich so richtig mit anzupacken und zu arbeiten. Das ist einfach ein konkretes Beispiel, wo sie wirklich haben gewisse ehrgeizige Ziele losgelassen. Das muss nicht immer so sein, aber es ist ein Beispiel. Oder ich denke, ein anderes Beispiel ist, es gibt einige Dinge im Leben, wo wir vielleicht so eine gewisse kurzfristige Freude irgendwo haben und dann aber merken, letzten Endes, eigentlich schadet es mir. Die Bibel spricht hier von Götzen, von falschen Göttern. Und dann wirklich zu sagen, weil ich ein Nachfolger von Jesus Christus bin, möchte ich ihm vertrauen und ich möchte diese falschen Götter, diese Götzen wirklich loslassen und darf erleben, wie gut es mir tut, wie es mir wirklich Befreiung und erfüllendes Leben schenkt. Ich lese euch noch eine Stelle aus dem Markus-Evangelium. Das haben Elisabeth und ich selber erlebt, als wir damals gesagt haben, ich habe eine sehr gute Stelle aufgegeben im Bereich der Politik, Wirtschaft und bin dann nach USA, habe Theologie studiert und so weiter, haben die Wohnung verkauft und das Geld benutzt für Studium. Ich lese euch mal aus Markus 10, da heißt es, da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, und im Prinzip Petrus sagt, hey, was bringt es uns denn jetzt? Was bringt es uns denn jetzt, wenn wir das alles aufgeben? Und Jesus sagt, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker, das heißt Beruf und Finanzen, verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Jesus ist wieder absolut ehrlich. Er spricht hier auch von Verfolgungen. Das gibt es auch, wenn wir Jesus nachfolgen. Es gibt harte Sachen, es gibt konkrete Verfolgung und so weiter. Aber Jesus sagt nicht nur, das wird dann alles schön und gut, wenn du irgendwann mal im Himmel bist. Es ist also nicht nur so eine Jenseitsvertröstung, sondern das ist ganz erstaunlich. Er sagt, okay, du bist bereit, gewisse Dinge aufzugeben. Das muss nicht immer so radikal sein, dass es Beruf ist oder dass man wegzieht. Das gibt im Alltag ganz konkrete Dinge, wo man einfach loslässt. Aber Jesus sagt dann, wenn du auf mich vertraust und mir nachfolgst, ich werde auch ganz viel Gutes in dein Leben hineinlegen, auch schon im Hier und Jetzt. Elisabeth und ich haben das erlebt. Wir hatten damals, die Sophia war ein kleines Baby gewesen, 4 Wochen alt, als wir weggezogen sind. Und Gott hat so viele, ja sozusagen Ersatzgroßeltern geschenkt, so viele Väter und Mütter, wo meine Eltern hier in Deutschland waren und die Großeltern hier in Deutschland waren. Wir sind so reich beschenkt worden. Und so können Elisabeth und ich nur das bezeugen, Jesus Christus, natürlich im Himmel wird es genial, aber er schenkt auch im Hier und Jetzt, wenn wir wirklich loslassen, schon ganz erstaunliche Sachen. Sam und Lizzie mussten jetzt wieder loslassen. Sie haben viele gute Freunde, Verwandte in den USA. Das ist nicht leicht, loszulassen für eine gewisse Zeit, aber es ist etwas, wo Jesus Christus auch so viel Art Trost schenkt, und dann so viel Reichtum auch hineinlegt ins Leben. Reichtum an Beziehungen, Reichtum an geistlicher Frucht und letzten Endes wirklich zur Ehre Gottes. Und so möchte ich euch Mut machen, hier von diesen ersten Jüngern, das waren Simon Petrus, Jakobus und Johannes, die drei waren der innerste Zirkel, das war der Führungskreis von den Jüngern. So sind die zum Glauben gekommen, berufen worden von Jesus Christus, dass sie so bewegt waren, von diesem riesigen Fischfang gemerkt haben, ich bin ein sündiger Mensch, und dann losgelassen haben und gesagt haben, mit meinem Leben folgen wir diesem Jesus Christus nach. Und die 4 Sachen, die wir gesehen heute Morgen haben, ist, wie wichtig das Wort Gottes ist für einen Nachfolger von Jesus Christus, wie entscheidend es ist, dass wir nicht mit Sünde spielen, und drittens, dass wir zum einen bereit sind, Jesus Christus wirklich auch so nachzufolgen, dass wir gewisse Dinge loslassen. Und viertens, und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was uns am schwierigsten fällt, dass wir in der Gnade Gottes auch Menschenfischer sind und auch damit rechnen, auch dieses neue Schuljahr, dass durch mich und durch dich Menschen sich einladen lassen und letzten Endes Gott es schenkt in seiner Gnade, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen.